B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Im Studio ist Christina Teuthorn. Mit mehr als 400 Millionen Euro hilft auch die EU Haiti. Details zur Katastrophenhilfe bespricht morgen die Chefdiplomatin Catherine Ashton mit den EU-Außenministern in Brüssel. Aber aus Europa fließt nicht nur Geld nach Haiti, sondern von hier aus werden auch Hilfsgüter auf den Weg gebracht. Ein wichtiger Ort der Hilfe liegt in Italien, das Notfalldepot des UN-Welternährungsprogramms. Stefan Tröndle war dort. Da sind schon ziemlich viele Regale leer. Noch vor ein paar Tagen war das alles voll, sagt Martin Badley vom Welternährungsprogramm. Er ist der Manager des WFP-Notfalldepots in Brindisi. Das Lager liegt im militärischen Bereich des Flughafens. In ehemaligen Flugzeugbunkern, einem Lagerzelt und einem riesigen Flugzeughangar lagern auf Hochregalen hunderte Tonnen von Material für die Erstversorgung von Katastrophenopfern. Da die meisten Menschen in solchen Fällen keine Kochmöglichkeit mehr haben, setzt die UN-Behörde für den Anfang auf nährstoffangereicherte Kekse. Fast 90 Tonnen davon werden gerade in Lastwagen geladen. Ivo Santi: Diese LKWs müssen bis Mittag in Lüttich sein. Dann wird alles auf Paletten für Luftfracht umgeladen. Das ist echt ein Kampf gegen die Zeit. Denn nicht jeder Frachtflieger holt die Hilfsgüter direkt in Brindisi ab. Wenn es Möglichkeiten gibt, Geld zu sparen, bringt die UN-Behörde die Hilfsgüter dahin, wo sie gratis mitgenommen werden. Brindisi war das erste Großdepot dieser Art, von denen es inzwischen mehrere gibt. Koordiniert werden sie von der WFP-Zentrale in Rom aus. Das WFP stellt den Platz und die Logistik auch anderen UN-Agenturen wie zum Beispiel UNICEF zur Verfügung, aber ebenso Regierungsorganisationen oder dem Roten Kreuz. In den teilweise sogar gekühlten Depots gibt es fast alles. Medikamente, Erste-Hilfe-Sets, Zelte, sogar Jeeps und Notstromaggregate. Noch einmal Manager Martin Badley. Das hier zum Beispiel sind faltbare Trinkwassertanks, alle platzsparend verpackt, die wiegen wenig. Dieses Material kann sofort ausgeflogen werden. Drei seiner Leute sind gerade auf dem Weg nach Haiti, um das Material entgegenzunehmen und beim Aufbau einer Basis zu helfen. Vor dem Notfalldepot in Brindisi steht bereits der nächste LKW zur Beladung bereit. Und Martin Badley sagt: Das ist eine irre Aufgabe. Das ist größer als alles, was wir bisher je gemacht haben. Es ist buchstäblich ein logistischer Albtraum. Aber gleichzeitig ein sehr konkretes Beispiel für internationale Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit, sie sollte eigentlich auch in Brüssel und Straßburg gut funktionieren. Und dafür wird dringend Europas neue Regierung gebraucht. Die Top-Posten sind besetzt, doch die 26 Minister, die EU-Kommissare, bieten ein trauriges Bild. Die kritische Anhörung des EU-Parlaments offenbarte die Schwächen des Teams von José Manuel Barroso. Zu Recht hat daher das Europaparlament den Kommissionschef erst einmal ausgebremst. Das ist die Meinung des Brüssel-Korrespondenten Peter Heilbronner. Eigentlich sollte der Lissabon-Vertrag Schluss machen mit der europäischen Nabelschau. Die Reform sollte der Startschuss sein für den Aufbruch in ein neues Zeitalter. Inhalte sollten von nun an Vorrang haben vor Intrigen. Doch neue Spielregeln schaffen noch kein neues Denken. Das ist der traurige Befund der vergangenen Monate. Mit schlechtem Beispiel voran schreitet José Manuel Barroso. Der Portugiese an der Spitze der EU-Kommission folgt in seinem Handeln nur einer Devise: ja, nicht anecken bei den eigentlich Mächtigen in Europa, den Staats- und Regierungschefs. Barroso entwickelt deshalb auch nicht kühne politische Entwürfe oder zukunftsweisende Ideen. Der Kommissionspräsident bietet lieber einen Kessel Buntes. Den Osteuropäern verspricht er Energiesicherheit, den Deutschen Klimaschutz und die Spanier lobt er für ihre Wirtschaftspolitik. Angesichts einer Arbeitslosenquote von rund 18% auf der iberischen Halbinsel ist das fast schon zynisch, zumindest aber ein schlechter Witz. Nein, das eigentliche Programm des Portugiesen an der Spitze der Brüsseler Behörde heißt Barroso. Der 53-Jährige ist sich selbst genug. Sein ganzes politisches Gewicht hat Barroso zuletzt für die eigene Wiederwahl in den Ring geworfen. Hätte er mit dem gleichen Elan an einem überzeugenden Konzept für die kommenden 5 Jahre gebastelt, hätte ihm das Europaparlament vielleicht sogar Romagna Scheleva verziehen. So aber haben die Europaabgeordneten dem selbstherrlichen Ex-Ministerpräsidenten Portugals einen Schuss vor den Bug gesetzt. Das Parlament hat die umstrittene bulgarische Anwärterin auf einen Kommissarsposten parteienübergreifend verhindert. Dass die Parlamentarier eine erkennbar unfähige und politisch angeschlagene Kandidatin ausgebremst haben, ist dabei nur das eine. Viel wichtiger ist, dass die Machtbalance wiederhergestellt wird. Denn nicht nur die Machtfülle des Kommissionspräsidenten drohte immer größer zu werden, auch die 27 Regierungen ignorieren das Parlament immer häufiger. Jüngstes Beispiel: das umstrittene SWIFT-Abkommen über den Austausch von Banküberweisungsdaten mit den Vereinigten Staaten. Nicht genug damit, dass die Regierungsvertreter die Vereinbarung noch rasch verabschiedet haben, bevor das Parlament durch den neuen Lissabon-Vertrag ein Mitentscheidungsrecht gehabt hätte. Dass den Abgeordneten aber nun auch noch die Texte des Abkommens wochenlang vorenthalten werden, ist empörend. Nirgendwo sonst liegen Reden und Handeln so weit auseinander wie in der Europapolitik. Nach Brüssel entsenden die Verantwortlichen in den Hauptstädten nach wie vor lieber blasse Bürokraten statt starker Persönlichkeiten. Und der Kommissionspräsident bettelt auch weiterhin lieber um die Gunst der Staats- und Regierungschefs, anstatt den Schulterschluss mit dem Parlament zu suchen. Dabei wären die Abgeordneten seine natürlichen Verbündeten im Kampf gegen nationale Egoismen und faule Hinterzimmerkompromisse. Von allein hat José Manuel Barroso das nicht verstanden. Es ist deshalb richtig, dass die Abgeordneten ihm eine Lektion erteilt haben und damit auch den Regierungen signalisiert haben: Alles lassen wir uns nicht bieten. Peter Heilbrunner kommentierte das Brüsseler Kandidatenkarussell. In Deutschland hat der bislang größte Prozess gegen Mobbing am Arbeitsplatz begonnen. Eine Siemens-Managerin fordert 2 Millionen Entschädigung. Klagegrundlage ist das Antidiskriminierungsgesetz, das es in Deutschland seit 2006 gibt. Immer wieder rügt die EU, dass es Deutschland mit der Gleichbehandlung der Geschlechter nicht so genau nimmt wie andere Länder. Doch es gibt auch besonders schwarze Schafe in der EU. Tschechien zum Beispiel. Dort ist die sexuelle Belästigung an den Unis der Normalfall. Das Staatsexamen gibt's für viele Frauen anscheinend gegen Sex. Eine Studie zeigt zumindest, 4 von 5 Studentinnen wurden Zeuginnen oder selbst Opfer von sexueller Belästigung seitens der Professoren. Sexistische Bemerkungen oder Witze sind an unserer Hochschule an der Tagesordnung. Die Dozenten machen das dauernd, wahrscheinlich um ihre Vorlesungen aufzulockern. Lenka ist 25 Jahre alt, studiert im 7. Semester Soziologie und hat sich ihre akademische Ausbildung ganz anders vorgestellt. Die sexistischen Sprüche ihrer Professoren kann die junge Frau einfach nicht mehr hören. Ich und einige andere Studentinnen haben beschlossen, die Vorlesungen bestimmter Dozenten zu boykottieren, weil wir ihre Witze über Sex als Beleidigung empfinden. 2 bis 3 blöde Witze oder Sprüche pro Stunde, das nervt. Dass Lenka und ihre Mitstudentinnen nicht über Gebühr zimperlich sind, belegt eine Studie der Prager Karls-Universität. Ein Forscherteam hat 11 Hochschulen im ganzen Land unter die Lupe genommen. 830 Studentinnen und Studenten standen den Soziologen Rede und Antwort zu einem unangenehmen Thema. Und das Ergebnis übersteigt alle negativen Erwartungen. 78% berichteten von sexueller Belästigung, die sie entweder als Opfer oder als Beobachter erlebt haben. Ein besonders häufiges Beispiel: Dozenten, die ihre Studentinnen antatschen oder zu angeblichen Beratungsgesprächen nach Hause einladen. Häufig wurden den Studentinnen von ihren Dozenten ganz konkrete Angebote gemacht, berichtet Soziologin Irena Smetatschkova, zum Beispiel in E-Mails oder per SMS. Den meisten Studentinnen wurde das irgendwann sehr unangenehm, aber sie waren nicht imstande, ein klares Nein zu formulieren, weil sie Angst hatten, dass das Folgen für ihr Studium haben könnte. Diese Angst, so Katerina Kolarova, eine weitere Autorin der Studie, sei nicht unbegründet, denn in einigen Fällen gingen die Dozenten noch weiter. Es kommt auch zu sexuellem Druck schwersten Kalibers in Form von Erpressung. Das heißt, die Dozenten fordern bestimmte sexuelle Leistungen und bieten dafür bessere Noten oder Hilfe bei der Diplomarbeit oder Ähnliches. Besonders erstaunt hat die Prager Forscher aber ein weiteres Ergebnis ihrer Befragungen. Nur der kleinste Teil der Betroffenen ist sich darüber im Klaren, dass das Verhalten ihrer Dozenten unprofessionell oder sogar strafbar ist. Das, sagt Soziologin Smetatschkova, treffe genau die Stimmung im Land. Sexuelle Belästigung wird in der tschechischen Gesellschaft nicht ernst genommen. Auch in der Politik wird das Thema unterschätzt. Die meisten sind der Ansicht, das sei doch alles ganz normal und eher lustig. Man betrachtet das nicht als ernstzunehmendes Phänomen mit schweren psychischen Folgen. Das soll sich jetzt ändern. Die Prager Soziologen wollen alle Hochschulen und Professoren im Land mit einer Broschüre ausstatten, die erklärt, was erlaubt ist und was nicht im Umgang mit Studentinnen. Christina Jansen berichtete. Und im Europa-Report blicken wir jetzt nach Frankreich. Dort leben 400.000 Armenier. Die meisten von ihnen sind infolge des Völkermords von 1915 ausgewandert. Man schätzt, dass damals die Hälfte der armenischen Bevölkerung aus der Türkei vertrieben und getötet wurde. Also 1,5 Millionen Menschen, die in Ostanatolien gelebt hatten. Die Türkei weigert sich bis heute, den Genozid anzuerkennen. In Frankreich ist diese Leugnung strafbar. Es gibt sogar ein entsprechendes Gesetz. Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb sich die armenische Minderheit dort heute so wohl fühlt. Henrik Jacik über die gelungene Integration der Armenier in Frankreich. Armenischer Gottesdienst im Zentrum von Paris. Die kleine apostolische Kirche aus dem frühen 19. Jahrhundert ist gut gefüllt, wie jeden Sonntag. Es sind vor allem ältere Menschen, die hierher kommen, aber nicht ausschließlich. Auch viele Familien mit Kindern nehmen an der stets sehr feierlich wirkenden Messe teil. Eine Messe, die in der Regel knapp 2 Stunden dauert. Der Gottesdienst wird immer in armenischer Sprache abgehalten und das, obwohl nicht jeder der Versammelten sie beherrscht. Viele Armenier in Frankreich leben seit Generationen in Mischehen. Die Sprache ihrer Vorväter gerät somit zunehmend in den Hintergrund. Und genau deshalb, sagt der Gemeindevorsitzende Patrice Jololian, sei es besonders wichtig, wenigstens in der Kirche, Sprache und Tradition zu pflegen. Es ist ganz klar, dass die armenische Sprache auch Ausdruck unserer Identität ist. Sicher wird in vielen Familien noch Armenisch gesprochen, aber unter den Kindern immer seltener. Wir sind nun mal französische Staatsbürger und sprechen deshalb Französisch. Ich würde nicht sagen, dass wir uns damit assimiliert haben, aber es ist Ausdruck unserer Integration. Doch gleichgültig, wohin die Armenier auch ausgewandert sind, sie versuchen überall weiterhin ihre kulturelle Identität zu bewahren, ohne deswegen in Ghettos leben zu müssen. Rund 400.000 Armenier leben in Frankreich, die meisten von ihnen in großen Agglomerationen im Süden des Landes. Alle, sagt Patrice Jolodian stolz, seien bestens integriert. Was nicht zuletzt auch ihrer eigenen Einstellung zu verdanken sei. Die ersten Armenier, die nach Frankreich kamen, ließen sich zunächst in Marseille, später in Lyon nieder, in Städten also, in denen es eben Arbeit gab. Viele gingen dann nach Paris. Natürlich wohnen sie in den Banlieues, in einer Art Gemeinschaft, aber nicht, weil sie sich abkapseln möchten. Im Gegenteil, sie sind sehr offen und teilen ihre Kultur mit den anderen. Wie gut diese Integration funktioniert, kann jeder unter anderem auch aus der Biografie von Charles Aznavour herauslesen. Es ist keine Koketterie, wenn der weltberühmte Sänger und Schauspieler, Sohn armenischer Einwanderer, von sich selbst sagt, dass er heute mehr Franzose als Armenier sei. Genauso wie Seda Stepanian, Tochter des aus Armenien stammenden Dichters Ruben Malik. Als die Armenier nach Frankreich kamen, hatten sie keine andere Wahl, als sich zu integrieren. Sie waren plötzlich staatenlos, so wie meine Großmutter etwa. Für sie alle gab es kein Zurück, keine Rückkehrhoffnung. Und noch etwas hat die Integration der Armenier in Frankreich stark beeinflusst: ihr christlicher Glaube. Davon ist Patrice Jololian fest überzeugt. Der Umstand, Christ zu sein, macht vieles leichter. Nicht zuletzt, weil viele Werte identisch sind. Aber es ist nicht der bedeutendste Faktor. Wesentlich wichtiger ist es, wenn man selbst den Wunsch verspürt, sich zu integrieren und den Wunsch, seine Pflichten zu erfüllen. Die Geschichte französisch-armenischer Beziehungen ist lang. Sie reicht bis ins 11. Jahrhundert zurück. Französische Kreuzritter befreiten damals als erste armenische Christen aus der Gewalt der Türken. Auch später galt Frankreich als einer der wichtigsten Partner des armenischen Königreichs. Frankreich war für die Armenier stets eines der bevorzugten Länder, in denen sie immer wieder Zuflucht suchten. Die meisten kamen allerdings zu Beginn des 20. Jahrhunderts hierher, vor allem nach 1915, also infolge des Genozids im Osmanischen Reich. Eine Flucht mit Symbolcharakter, da ist sich der Leiter der armenischen Gemeinde in Paris, Patrice Djololian, ganz sicher. Eine Flucht, die bis heute ihre Wirkung entwickelt und die Armenier weltweit zusammenschweißt. Denn irgendwie, sagt Djololian, seien sie doch alle Kinder von Menschen, die einst vertrieben und massakriert wurden. Dementsprechend dankbar sind die Armenier französischen Parlamentariern, die sich im Oktober 2006 als erste in Europa mehrheitlich dafür ausgesprochen haben, die Leugnung des Genozids per Gesetz unter Strafe zu stellen. Eh bien, c'est une satisfaction par rapport à des faits historiques incontestables. Diese parlamentarische Entscheidung, sagt die aus Armenien stammende Nathalie ohne zu zögern, sei für alle in Frankreich lebenden Armenier eine Genugtuung. Denn sie basiere ihrer Ansicht nach auf unbestreitbaren geschichtlichen Fakten. Eine Feststellung, die nicht alle Regierungen in der EU teilen. Die Tatsache, dass eine überwältigende Mehrheit französischer Parlamentarier sich darum wenig geschert hat, fand auch Seda Stepanian am Tag der Abstimmung höchst befriedigend. Wir waren sehr glücklich und hoffen, dass dies auch die EU-Politik beeinflussen wird, zumal die Türkei Kandidatenstatus genießt. Doch selbst wenn nicht alle in der EU dem Beispiel Frankreichs folgen, die restriktive Haltung französischer Politiker gegenüber der Türkei erfüllt die Armenier sichtlich mit Stolz. Für sie ist es ein deutlicher Beweis dafür, genau das richtige Land ausgesucht zu haben, um als Armenier auch außerhalb der Heimat in Würde leben zu können. Massenveranstaltungen für die Jugend. Sie waren während der Sowjetunion ein beliebtes Instrument der Politik, um junge Menschen nach ideologischer Linie zu erziehen. Bei Spiel und Spaß in den Sommerzeltlagern sollte möglichst unauffällig auch die kommunistische Ideologie in den jungen Köpfen verankert werden. Man könnte meinen, damit sei längst Schluss. War es zunächst auch, doch vor wenigen Jahren wurden die Zeltlager wieder aktiviert. Und selbst jetzt, im Winter, laufen die Vorbereitungen für das nächste große Jugendlager in Russland. 50.000 junge Menschen werden erwartet. Pauline Tillmann erklärt, was es mit dem Comeback der Zeltlager auf sich hat. Ein See 350 Kilometer von Moskau entfernt, der Seligersee. Hier planschen jedes Jahr tausende Jugendliche im Wasser. Sie schwimmen um die Wette und rennen im Anschluss durch den Wald. Sport ist wichtig für den idealtypischen Russen. Deshalb ist Sport auch wichtig für das nationale Jugendlager am Seliger See. Seit 3 Jahren wird das jetzt schon veranstaltet und immer mit dabei die russische Nationalhymne. Beim Aufstehen, beim Sporttreiben und zu Bett gehen. Im letzten Jahr waren erstmals ein paar Deutsche dabei. Eine von ihnen ist Annika Gläser aus Berlin. Besonders beeindruckt hat die 19-Jährige. Eigentlich so die Atmosphäre da. Also es war schon ein bisschen so eine Zauberwelt. Man war so in diesem Wald und man war so unter sich und hat so ganz basale Sachen gemacht, irgendwie Holz gehackt und ist schwimmen gegangen und hat irgendwie die ganze Zeit mit den gleichen Leuten verbracht. Und nebenan gab es eine tschetschenische Gruppe, die abends ihre Volkstänze aufgeführt hat und lauter solche Sachen. Also eher so die Atmosphäre. Und das war schon sehr schön. Das Jugendlager wird hauptsächlich organisiert von der kremltreuen Jugendorganisation Naschi, den Unsrigen. Sie selber verstehen sich als Nationalisten. Manche von ihnen tendieren aber auch zum Ultranationalismus und damit zum Rechtsextremismus. Der Stimmung tut das keinen Abbruch. Und der bevorzugten Behandlung der Naschi auch nicht, erzählt Annika. Das System da war halt so, dass man Teilnehmerschilder hatte. Und wenn man irgendeine der vielen Regeln nicht befolgt hat, dann hat man ein Loch bekommen. Bei 3 Löchern musste man halt nach Hause gehen. Und es gab halt so ein Gerücht, dass Naschi-Leute 9 Löcher haben können. Aber weiß ich nicht, inwiefern das jetzt der Wahrheit entspricht. Dass das Zeltlager nicht zuletzt dazu dient, die Jugendlichen auf politische Linie zu bringen, konnte Annika gar nicht entgehen, auch wenn sie gewollt hätte. Also es gab riesige 20 Meter große Plakate mit Putin und Medvedev-Porträts drauf und Sprüchen in den Bäumen. Und also es gab auch so eine Ausstellung, in der sie irgendwie klar gemacht haben, dass ihre Ideen halt vom Westen geklaut wurden und dass sie aber neue Ideen für Russland brauchen. Im letzten Jahr sollen zwischen 30.000 und 40.000 Jugendliche dabei gewesen sein. Das Ziel und auch der Grund, warum Putin und Medvedev überall präsent sind, gemeinsam Ideen entwickeln, um das Land voranzutreiben. Ich fand das alles ein bisschen krass, auch diese krassen Regeln und so. Aber ich fand es auch irgendwie sehr spannend. Annika war mit einer Handvoll deutscher Journalisten eingeladen, von der russischen Jugendpresse. Deshalb musste sie auch nicht an den Veranstaltungen teilnehmen. Sie hätte ohnehin kaum etwas verstanden. Schließlich lernt sie Russisch noch nicht so lange. In Zukunft wird das aber vielleicht gar kein Problem mehr sein, denn die russischen Jugendlager sollen internationaler werden. So sollen im Sommer 2010 viel mehr Ausländer zum Jugendlager pilgern. Vielleicht so ein bisschen Weltoffenheit zu zeigen und ihr Image aufzupolieren, ist ja schon so ein bisschen der russische Bär und ja, ich denke schon, irgendwie ein bisschen Weltoffenheit zu zeigen. Ein anderes Jugendlager gibt es zum Beispiel in der Region Karelien, nördlich von St. Petersburg. Es heißt Hyperborea und soll zum ausländerfreundlichsten Lager in Russland werden. Von den 1500 Teilnehmern sollen 2010 mehr als die Hälfte aus anderen Nationen kommen. Eine Konkurrenz zum größten Jugendlager am Seliger See? Michael Potopkin von den Naschi in St. Petersburg gibt sich gelassen. Konkurrenz führt dazu, dass man sich verbessert. Wenn es Leute gibt, die ein Lager organisieren wollen und ihre Energie reinstecken und das dazu führt, dass man sinnvolle, erfolgversprechende Techniken entwickelt, finde ich das gut. Mit sinnvollen, erfolgversprechenden Techniken sind handfeste Gebrauchsanleitungen gemeint. Zum Beispiel, was muss ich beachten, wenn ich ein Projekt umsetzen will? Oder wie werde ich am ehesten von Fonds oder Stiftungen gefördert? Um das zu lernen, finden Vorlesungen und Seminare statt. Sie sind wesentlicher Bestandteil der etablierten Jugendlager. Sie ermöglichen Jugendlichen, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, die sie sonst nie bekommen würden. Es kommen Spezialisten aus dem ganzen Land, die etwas erzählen können über Projektmanagement. Es sollte so etwas eigentlich in jeder Region geben, weil man dadurch versteht, was mit regionaler Elite gemeint ist. Соответственно, помимо этого, я считаю, что в каждом регионе должна быть у молодежи такая же возможность понять, что из себя представляют региональные элиты. Gleichgültig, welche politische Färbung ein Jugendlager in Russland hat, es spielt eine wichtige Rolle, um die Jugendlichen auf Linie zu bringen. Bei den paramilitärischen Ausbildungscamps sollen die Jugendlichen darauf eingeschworen werden, ihr Land bis aufs Messer zu verteidigen. Und beim größten Jugendlager am Seliger See ist das Ziel, Tausende Jugendliche auf die Linie von Putin und Medvedev zu bringen. Mit Erfolg. In diesem Jahr werden 50.000 Jugendliche erwartet. Pauline Tillmann berichtete. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Europa-Reports. Am Mikrofon war Christina Teuthorn.